These girls popping drones, so what's in the bombathon? These girls popping drones, so what's in the bombathon? Disco, nicht so toll. Da würde ich gern etwas anderes erleben.